Bad Bertrich in der Eifel ist seit 1815 preußisches Staatsbad. Es besitzt eine sehr seltene Glaubersalzquelle, mit Natriumsulfathydrogencarbonat und exzessiv abführender Wirkung aufgrund einer kompetitiven Beeinflussung des Elektrolytehaushaltes. Heilanzeigen existieren für rheumatische und Gelenkerkrankungen. Wer nicht von seiner Krankenkasse in eine der Kurkliniken einquartiert wird, dem steht vor allem die Vulkaneifeltherme offen. Ein Trinkbrunnen befindet sich im Kursaalgebäude, ein weiterer am Löwenkopfbrunnen. Dieser liegt bei einem Seiteneingang des Kurgartens an der Kirchstraße und ist täglich von 8 bis 17:30 Uhr in Betrieb. Ein Trinkgefäß sollte man mitbringen. Die Bausubstanz des Ortes stammt im Wesentlichen aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Eines der ältesten Gebäude ist das ehemalige kurfürstliche Badehaus von 1786. Der Ort ist auch ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen. Die Anreise erfolgt vom Bahnhof Bulay an der Mosel mit dem Linienbus. Bad Breisig gehört nicht unbedingt zu den Renommier-Kurorten. Der Grund liegt wohl auch im Verkehr, führt doch die vielbefahrene Bundesstraße 9 mitten durch das Ortszentrum, ebenso die linksrheinische Bahnstrecke Köln-Koblenz. Um vom Thermalbad in den am Rheinufer gelegenen Kurpark zu gelangen, muss man beide über oder unterqueren. Erst im Jahre 1914 wurde der Geiersprudel erbohrt. Dennoch nennt sich das heutige, moderne Thermalbad mit Wellnessbereich Römerthermen. Es handelt sich bei dem Geiersprudel um einen Natrium-Magnesium-Hydrogen-Carbonat-Chlorid-Thermalsäuerling, der unter anderem bei Herzkrankheiten und gegen Durchblutungsstörungen hilft. Im Eingangsbereich des Bades findet man einen kostenlosen Trinkbrunnen. Sehenswert sind im Ort diverse historische Gebäude, die man mittels eines ausgeschilderten Stadtrundgangs von außen besichtigen kann. Für Kinder dürften das Puppenmuseum und der Märchenwald interessant sein. Im Übrigen wird Bad Breisig von mehreren Wanderwegen tangiert, unter anderem vom Rheinburgenweg. Hauptattraktion ist jedoch die Rheinpromenade, auf welche sich die Gastronomie und das touristische Geschehen konzentrieren. Von hier aus starten im Sommer auch die Ausflugsschiffe auf dem Rhein. Bodendorf an der Ahr ist ein Stadtteil von Sinzig und war früher ein Heilbad. Nach der Betriebseinstellung des Thermalfreibades hat der Ort jedoch seinen Status als Heilbad verloren. Die St. Josef-Quelle, ein thermaler Natrium-Magnesium-Hydrogen-Carbonat-Säuerling, sprudelt aber munter weiter. Heilanzeigen liegen vor für Stoffwechselstörungen und Magen-Darm-Krankheiten. Eine frei zugängliche Zapfstelle befindet sich im südlich der Ahr gelegenen Kurviertel, direkt am Wohnmobilhafen und Parkplatz des früheren Thermalbades. Dort gibt es auch ein kleines Museum für die ehemalige Kohlensäuregasverflüssigungsanlage, die früher für die Mineralwasserabfüllung genutzt wurde. Leider wurde dieser Ortsteil durch die große Flutwelle von 2021 stark verwüstet, jedoch sind die schlimmsten Schäden inzwischen beseitigt. Der Bahnhof Bodendorf liegt circa einen Kilometer entfernt in nördlicher Richtung. Auf dem Weg dorthin passiert man eine passable Imbissbude. Im Übrigen existieren in der Eifel zahlreiche Mineralquellen. Eingefasst und frei zugänglich sind zum Beispiel die Quellen Demerath Herr Drees, die Vulkania-Heilquelle in Dreisbrück, der Buddenbacher Drees und die Helenenquelle in Gerolstein. Bei allen Quellen gilt: Trinkgefäß mitbringen.